das vor mittlerweile 9 Jahren mit ein paar Zeilen auf einem dieser Freebeats aus dem Netz seinen Anfang nahm. D5MPOMA wird im Jahr 2016 zu guter Letzt dem kreisenden Lauf von Plattennadel oder Halbleiterlaser übergeben. Wie verwegen scheinen im Rückblick jene Pläne für ein LP-Bollwerk, das es bislang so nicht gab. Und so gab's das nicht, dafür ergab es sich, dass der Architekt der Beatbrücke diese Beats zurechtrückt und mir überließ, als hätte ich sie verdient. Schätze, jetzt hab ich's, weiß nicht, wie du das siehst. In jedem Fall danke Bosi, und was bin ich meiner Familie, speziell in den letzten Monaten, aber sowas von auf den Wecker gegangen. Meiner Mom, der ich immer am Telefon damit kam, dass mein Name Programm wieder nur aus zahllosen Textbausteinen zum Auffüllen von Tonspuren bestand. Ob sie mich verstand? Komm an, das ging's von meinem Vater, dessen Sohn seine Tage nach seiner Einschätzung der Lage offenbar mit wenig Fassbarem zubrachte. Wie recht du hattest, erst am Ende hat sie vorzeigbare Form angenommen, diese Platte. Vorher schien sie einen Sprung zu haben, wenn ich über sie zum nächsten Mal quatschte. Meine Brüder können dann ein Lied von singen, ob sie mir nun die Besten oder die Liebsten sind. Ihr habt gewusst, ich krieg es hin. Zum Beweis also jene Songs, darunter einer mit RTR Feature, ja wem denn sonst? Und wenn ich meine beste Freundin im nächsten Atemzug nach meinen Brüdern nenne, dann weil sie so etwas wie meine Schwester ist, die ich seit 15 Jahren kenne, die vor allem mich kennt, oftmals besser als ich mich selbst, die zu diesem Werk beitrug, ob es ihr gefällt. Und hier stehe ich nun, red darüber, wer mir möglich machte, mein Möglichstes für diese EP zu tun. Wie könnte ich die Eltern meiner Mutter dabei nicht erwähnen? Hat doch niemand je bessere Geschichten in Reinform, als mein Opa zu erzählen, so wie er es früher tat. Und meine Oma war, ist und bleibt für mich da, selbst wenn ich sonderbare Dinge wie das hier mach. Mindestens sonderbar erschien es sicher auch 3 ganz besonderen Frauen in Dresden, in Ellhofen und München. Dies ist, wofür ihr mir immer wieder Glück wünschte. Und mindestens ein Teil der einzig wahren Ems hat mir die Daumen gedrückt, wie die Selbsthilfegruppe Arbeit statt Leben bestimmt. Im weiteren Sinn hab ich Hansen zu danken, der den Schulflur mit KKS beschallte und mich mit dem Feuerwasser von Curse bekannt machte. Wo ich dann da stand und dachte, wie ich nur jemals wieder andere Musik hören könnte. Denk an das Treffen mit Despo am Strand, so wie an Freestyle Cyphers mit Vara, in dem mir von Anfang an klar war, dass aus mir und Rap nur dann was wird. Schreib ich ihn mit Graffit auf ein Blatt Papier, ich will's nicht strapazieren, noch meinen Dank sagen an Otti und Elron, denn ihr habt das verdient. Das hat auch fast wie, der mich in den Klangspeicher ließ und meinen Worten Glanz verlieh. Und wie ich mir anstelle eines nahrhaften Abendbrotes wieder nur Gedanken mache, bestreiche ich sie mit Demut, wie viel ich euch schließlich zu verdanken habe. Danke.